Deutschlandfunk Kultur Tonart. Polen ist seit einem halben Jahrhundert der Inbegriff einer starken europäischen Jazznation, die sich zwar nicht komplett von amerikanischen Vorbildern abkoppelt, die aber aus der eigenen Geschichte heraus eine durchaus souveräne nationale Sprache entfaltet hat. In der Literatur wird das meist auf den Pianisten und Filmkomponisten Krzysztof Komeda zurückgeführt, der das polnische Jazz-Timbre in den 60er Jahren weit über die europäischen Grenzen hinaus populär gemacht hat. Man denke nur mal an seinen berühmten Soundtrack zum Polanski-Film Rosemary's Baby. Die Grundlagen für die innige Verbindung zwischen Polen und dem Jazz, die wurde jedoch schon kurz nach dem Ersten Weltkrieg gelegt von Leuten wie beispielsweise dem Violinisten und Orchesterleiter Henryk Gold. Нас разбила и разделила нас. Не ты, не я, лишь сердце так мое, как и твое, и жарко в сердцах да. Das Orchester von Henryk Gold und der Tango Polonais. Eine Aufnahme war das aus dem Jahr 1934. Und bei mir im Studio ist jetzt der Musikjournalist und Jazzexperte Wolf Kampmann, der sich viel mit der polnischen Jazzszene beschäftigt hat. Schönen guten Tag erstmal. Hallo. Herr Kampmann, 1934, da waren ja in Deutschland bereits die Nazis an der Macht. Da ging es mit dem Jazz doch relativ schnell abwärts. Warum konnte sich der Jazz im Nachbarland Polen nach dem Ersten Weltkrieg so gut entwickeln? Ich glaube, da sind zwei Sachen zusammengekommen, die einfach unglaublich gut zusammengepasst haben. Polen war ein komplett neuer Staat gewesen. Es hatte 120 Jahre lang kein Polen gegeben, weil ja Polen aufgeteilt war zwischen Deutschland, Österreich und Russland. Und dieser neue Staat suchte nach kultureller Identität. Und da gab es diese neue Musik aus Amerika, die auch gerade erst entstanden war, der Jazz. Und der war völlig unbelastet für die Polen. Der hatte weder was mit Deutschland noch was mit Russland zu tun. Insofern wurde das mit großer Freude gespielt. Dazu kam, dass aus Osteuropa und vor allem auch aus dem polnischen Osten viele Juden in die großen Städte gezogen sind, ihre Musik gemacht haben, aber nicht mehr die alte Klezmer-Musik spielen konnten. Das war mit der Zeit der Okkupation verbunden gewesen. Und die fingen dann an, neue Musik zu spielen, vor allem Tangos, Jazz-Tangos. Und das nahm eine sehr, sehr schnelle Entwicklung. Man muss sehen, 1922 ist überhaupt erst in Paris die erste europäische Jazzaufnahme erfolgt mit einem amerikanischen Musiker, Louis Mitchell. 1922 sind auch die ersten polnischen Jazzorchester gegründet worden, die sofort angefangen haben, Platten aufzunehmen. Es gab viele polnische Jazzplattenfirmen, die auch ins Ausland exportiert haben, aber auch internationale Firmen wie Columbia oder Odeon oder Parlophone waren interessiert daran, polnischen Jazz zu fördern und groß zu machen. Und aus dieser Tango-Tradition kamen eben auch sehr viele polnische Jazzgeiger. Mhm. Das war das wichtigste Instrument gewesen, das sich ja dann durch die Zeiten gezogen hat. Hatte denn dieser polnische Jazz jetzt einen besonderen Sound, der ihn unterschieden hat vom Jazz in den anderen europäischen Ländern? Na, da war zum einen diese starke Durchdringung des Jazz von den jüdischen Musikern. Die haben zwar Tangos und Foxtrots gespielt, es gibt zahlreiche Stücke, die Jiddisch Fox oder Jiddisch Tango heißen oder zumindest das als Untertitel haben, aber die haben trotzdem ihre Färbung, ihre osteuropäische Färbung beibehalten. Das war ein ganz wichtiger Aspekt und eben dadurch, dass es Tango war, waren es sehr viele Geiger, die wiederum Einzug gezogen haben in die polnische Filmindustrie. Das hat den Jazz auch so populär gemacht in Polen. Seit 1929 hatte sich auch in Polen der Tonfilm etabliert und es gab eine sehr boomende Filmindustrie, vor allem in Lodz, und die hatten großen Bedarf an Musikern. Und es war ähnlich wie in Deutschland. Es gab keine Trennung zwischen Schlager und Jazz. Und durch den Film sind eben diese ganzen Jazzschlager sehr populär geworden. Mhm. Viele davon sind sogar als Volkslieder aufgenommen worden. Und viele Polen wissen heute gar nicht, dass das ursprüngliche Jazzmelodien gewesen sind. Henryk Gold haben wir ja gerade schon gehört. Wer waren denn die anderen großen Stars des polnischen Jazz und von wem wurden sie auch gehört? Also das polnische Jazzpublikum war schon ein bisschen anders als das deutsche Jazzpublikum gewesen. Es gab nicht so ein stark aufgestelltes Bürgertum, wie das in Deutschland der Fall gewesen ist. Das war eine relativ kleine Jazz-Community gewesen, die diese Sachen gehört hat, aber die dafür wirklich fanatisch. Ja, also diese polnischen Jazzmusiker sind als große Stars gefeiert worden. Aber eben durch die Filme sind viele dieser Songs auch so populär geworden im Volk. Die großen Stars waren Henryk Gold zum einen, der Tanzorchesterleiter, mit seinem Sänger Adam Aston, wie der sich nannte, den wir eben auch in dem Stück gehört haben. Der sang aber auch noch bei einem anderen Orchesterleiter, nämlich Henryk Warszawski, der unter dem Künstlernamen Henryk Wars aufgetreten ist und eine unglaubliche Popularität nicht nur in Polen, sondern auch in Deutschland und in Russland zu dieser Zeit erhalten hat. Da merkt man schon so eine gewisse Hinwendung auch zum amerikanischen Publikum, wenn sich die Leute dann andere Namen geben. Nun habe ich gesagt eingangs, dass der doch eigenständig war, der polnische Jazz. Aber stimmt das überhaupt? Oder gab es da dann schon auch wieder die Verneigung in Richtung USA? Also zu dieser Zeit haben sich natürlich alle europäischen Jazzszenen vor den USA verneigt. Später war das ja dann so, dass sich andere Jazzszenen abgekoppelt haben von Amerika in den 60er Jahren. Das ist in Polen nie erfolgt, aber auch schon in den 20er und 30er Jahren war zu sehen, es gab eine große Community von Polen, hauptsächlich in den großen amerikanischen Jazzstädten wie Chicago und New York. Und der große Traum aller polnischen Jazzmusiker war natürlich früher oder später dann auch in Amerika ihr Glück zu finden. Und insofern hat das nie eine bewusste Abgrenzung gegeben. Es gab all diese speziellen polnischen Färbungen, aber immer mit einer großen Liebe und großen Hinwendung nach Amerika. Bis wann wurde dieser Jazz, über den wir jetzt gerade sprechen, gespielt in Polen? Und was ist dann passiert nach dem Zweiten Weltkrieg? Also wo sind diese Musiker dann hingegangen? Also wie Sie ja schon in der Anmoderation sagten, konnte der Jazz in Polen natürlich etwas länger stattfinden, als das in Deutschland der Fall gewesen ist. Bis 1939 ist diese Szene wirklich geboomt. Dann nach dem Einmarsch der Deutschen riss das radikal ab. Also anders als im deutschen Jazz gab es für den polnischen Jazz keine Hintertüren oder so, sondern der hörte einfach auf. Erstaunlicherweise sind viele dieser Musiker dann in die sogenannte Andersarmee eingetreten 1941. Das war eine von der Sowjetunion gesponserte Widerstandsarmee gewesen. Der Grund dafür, da kann ich nur mutmaßen. Einer der Gründe mag gewesen sein, dass die sowieso alle eher osteuropäisch orientiert gewesen sind. Zum anderen war diese Heimatarmee, die es in Polen ja auch noch gab, die Armia Krajowa, so aufgestellt, dass sie keine Juden aufgenommen haben. Viele von diesen Musikern sind aber dann tatsächlich in Amerika berühmt geworden. Henryk Wars zum Beispiel, ein sehr berühmter Filmkomponist geworden, der Flipper und Daktari die Filmmusiken geschrieben hat und auch für Bing Crosby Lieder geschrieben hat. Henryk Gold ist Leiter des Tanzorchesters des Plaza Hotels in New York geworden und hat das 13 Jahre lang geleitet und war dort auch ein großer Star. Herr Kampmann, ganz zum Schluss noch kurz die Frage, inwieweit strahlt diese Musik vielleicht auch noch in die heutige Musikszene Polens mit ein? Spielt das heute überhaupt noch eine Rolle? Einerseits durch die Gesamtaufstellung des polnischen Jazz, dass es eben viele Geiger gibt. Zbigniew Seifert, Michael Urbaniak sind nur zwei große Jazzstars auf der Geige gewesen. Andererseits aber gibt es mehr und mehr Musiker, die diese Musik wieder aufgreifen. Vor allem das Songbook von Henryk Wars wird gespielt, sowohl die alten Sachen als auch die, die er in Amerika gemacht hat. Ursprünglich erstmal eher in konservativen Vertonungen. Jetzt hat sich aber auch eine polnische Jazzrockband mit großer Hinwendung zur elektronischen Musik, der Musik von Henryk Wars, angenommen, nämlich die Gruppe Pink Floyd. Und die hören wir jetzt noch. Vielen Dank erstmal natürlich an Wolf Kampmann. Er hat uns informiert über die polnische Jazzszene in der Zwischenkriegszeit. Und hier sind Pink Floyd aus Danzig mit Over and Over and Over.